Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Mit Dune hat Schriftsteller Frank Herbert so etwas wie ein Standard-Science-Fiction-Werk geschaffen. Etliche Metal-Bands haben sich vom Romanzyklus inspirieren lassen, aber auch die Fantastischen Vier und Klaus Schulze. 1984 kommt die Erstverfilmung von David Lynch in die Kinos und jetzt das Remake von Denis Villeneuve, womöglich einer der Blockbuster dieses Herbstes. Wir sind Haus Atreides. Es gibt keinen Ruf, dem wir nicht folgen. Kein Vertrauen, das wir verraten. Lächeln, Gurney. Ich gebe mir Mühe. Der Imperator bittet uns, Frieden nach Arrakis zu bringen. Haus Atreides nimmt an! Ich kenne dich. Irgendetwas erwacht in mir. Patrick Wilinski, was mehr über diesen Film? Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Romane von Frank Herbert, die bieten ja reichlich Stoff. Auf welche Handlungsstränge konzentriert sich die Verfilmung von Villeneuve? Es ist schon die zentrale Handlung. Wir haben es im Trailer eigentlich schon gut kondensiert bekommen. Wir befinden uns auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Dort wird seit Jahren schon die halluzinogene Substanz Spice abgebaut, mit der erst interstellare Raumfahrt möglich ist. Und der Imperator beschließt jetzt, dass die edelste aller großen Familien im Universum, die Atreides, dort den Abbau vorantreiben sollen. Sie sollen auch die Fremen befrieden. Das ist das Wüstenvolk, das quasi kolonialisiert worden ist. Und einer dieser edlen, ja, dieses edlen Adelsgeschlechts ist Paul. Das ist der Prinz des Hauses. Und er hat ja Visionen der Zukunft, in denen er sieht, er könnte bald ein Messias werden und diese Fremen, dieses Wüstenvolk in die Freiheit führen und damit auch den Imperator stürzen. Und das Interessante an Denis Villeneuves Zugang zur Geschichte ist jetzt erstmal, dass diese klassische Heldenreise gar nicht so klassisch ist, denn unser Held möchte das gar nicht. Also diese Visionen von dieser Erlösungsfantasie, die machen ihm eher Angst. Und das ist eigentlich schön zu sehen, wie Timothée Chalamet, der hier die Hauptrolle spielt, das auch sehr stoisch in sich verhandelt, wie er eigentlich gar nicht dieser große Held sein möchte. Wie bringt denn Villeneuve diese dann doch recht komplexe Geschichte mit den futuristischen Bildern in Einklang? Ja, die futuristischen Bilder sind eigentlich das große Highlight dieses Films, denn lange haben wir nicht mehr so eine Welt betreten dürfen, die Denis Villeneuve für uns hier aufbaut. Da gibt es so einen schönen Begriff aus der Gaming, aus der Spieleindustrie, der nennt sich Worldbuilding, also Welten erschaffen, so dass wir uns immersiv in sie eintauchen können. Dabei ist der Film nicht wirklich in 3D gedreht, also es funktioniert auch über 2D und man muss schon sagen, dass Denis Villeneuve so eine Art ja, Architekt ist, wie er diese Räume baut, wie er auch mal die Kamera hinstellt, dass wir uns das mal ansehen dürfen, was für Größenverhältnisse da herrschen oder wie die Wüste die ganze Leinwand ausfüllt. Und wenn sich einmal einer dieser legendären Wüstenwürmer über unseren Helden stülpt, dann wird die ganze Leinwand erfüllt und ich hatte zum ersten Mal seit langem im Kino das Gefühl, Größenverhältnisse wahrzunehmen. Das ist schon der Wahnsinn, wenn man sich das auf der rein ja, visuellen Ebene mal vor Augen führt. Das ist schon ein sehr, sehr guter, aufwendiger und sehr überzeugender Film. Das Genre Science Fiction wird ja in letzter Zeit dominiert von den Marvel-Verfilmungen aus dem Hause Disney. Was kann Dune dem entgegensetzen? Eine sehr große Ernsthaftigkeit, muss man sagen. Also hier wird nichts gelacht, hier wird nichts auch einem billigen Witz geopfert. Hinzu kommt, dass ich nicht weiß, ob man hier diesen Film wirklich vermarkten kann, weil diese Raumschiffe sind auch so klobig zum Teil. Interessante Architektur. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die morgen im Spielzeugladen ausgehändigt werden an Kinder. Das funktioniert so nicht. Und es ist eigentlich auch ganz wichtig, dass das Blockbuster-Kino sich hier emanzipiert von der Monopolstellung von Disney, die dann auf ein viel größeres Publikum raus sind. Allein deshalb sollte man dafür sein, dass Dune ein Erfolg wird, damit es auch noch eine andere Art von Blockbuster-Kino im Kino gibt.